oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer iOS App, der App Jamies Rezepte. Rezepte von Jamie Oliver. Universal App, gratis App, Versionsnummer 3.6 liegt vor, 48,8 MB groß, Deutsch, Englisch sind die Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 4.536 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,5 Sternen. Ich lese einen Teil jedenfalls der Beschreibung vor. Hallo Leute, danke für euer Interesse an meiner kostenlosen Rezepte-App. Da gibt's jede Woche super leckere saisonale Gerichte, die ihr direkt vom iPhone oder iPad nachkochen könnt. Schaut jeden Montag rein, wenn ich 15 meiner besten saisonalen Rezepte auswähle, vom Dinnerparty-Knüller bis zum Turbo-Abendessen, von gesunden Alltagsgerichten bis zum sündhaften Wohlfühl-Klassiker. Meine komplette Sammlung kommt zum Einsatz, da ist für jeden Geschmack und Anlass etwas dabei. Euch steht dieselbe geniale Einkaufsliste zur Verfügung, die ihr schon kennt. Dazu eine Auswahl an Videos und meine praktischen Gewusst-Wie-Anleitungen, um auch knifflige Aufgaben perfekt zu meistern. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Lasst unbedingt mal hören, wie es euch gefällt. Liebe Grüße, Jamie Oliver oder Jamie O. XXX. Die App an sich nutze ich auf dem iPhone 6. Läuft einwandfrei. Die Rezepte sind nach Kategorien geordnet. Ihr habt schöne Bilder, wie es aussehen kann. Ihr habt wirklich Schritt für Schritt Rezepte, die euch genau da durchführen, wie ihr das kochen müsst. Ihr habt mit hochauflösenden Fotos, ab und zu sind Videos dabei. Ihr könnt es offline nutzen. Ich kann eigentlich nur sagen, was will man mehr? Wenn ihr mal eine Rezepte-App sucht, schaut euch auf jeden Fall mal Jamies Rezepte an. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.